Am Nachmittag dann die erste öffentliche Kundgebung, improvisiert von Schülern auf einer kleinen Bühne mit Mikro und Lautsprechern, damit alle auf dem Domplatz es hören können. Und Dank an die Lehrer. Es gab heute eine ganze Menge Lehrer, die sich vor ihre Klassen Tränen überströmt gestellt haben, weil auch sie Freunde verloren haben. Und diese Lehrer haben versucht, uns zu helfen, haben uns das Gespräch angeboten. Und all diese Lehrer, die heute versucht haben, uns zu helfen, obwohl sie selber kaum mehr wussten, wo sie hin sollten mit ihrer ganzen Trauer und ihren Tränen, die heute mit uns in die Gottesdienste vors Gutenberg-Gymnasium oder sogar hierher gegangen sind, auch denen müssen wir danken, auch das sind Helden. Und dann war es, als wäre der Damm gebrochen, das Schweigen aufgehoben. Schüler sprachen über ihre Angst vor der Leistungsgesellschaft, eine Lehrerin über ihre Ohnmacht. Alle zusammen über die Medienvertreter, die ja in Scharen Erfurt bevölkern. Ich finde es von den Medien total unverantwortlich, dass die Schüler teilweise zu Hause besucht werden und interviewt werden. Es ist eine Unverschämtheit von den Medien. Das kann nicht sein. Und es gibt auf der anderen Seite diese verdammte Boulevardpresse, die ständig irgendwelche Toten noch auseinander zerrt und schüttelt, damit auch ja noch eine verdammt geile Story rauskommt, mit der so ganz viele Einschaltquoten oder verkaufte Zeitungen bekommen. Und das finde ich einfach mal verdammt scheiße. Und den Mädchen will ich einfach nur sagen, ihr wart echt scheiße am Freitag. Es war der erste Versuch, sich zu wehren, Grenzen zu definieren. Und der Versuch, mit Ohnmacht und Trauer umzugehen. Ein schwerer Tag für alle Beteiligten. Ulrike Greim informierte. Und wie eingangs schon erwähnt, der Amoklauf hat eine Diskussion über Gewalt und Sicherheit an Schulen entfacht. Wie kann also eine solche Tat eventuell auch verhindert werden? Annette Riedel fasst die Debatte zusammen. Auf zwei Bereiche konzentrierte sich am heutigen Tag die inhaltliche Diskussion über die Konsequenzen. Punkt 1. Eine Verschärfung des gerade verschärften Waffengesetzes. Bundeskanzler Schröder will in der nächsten Woche mit den Ministerpräsidenten darüber reden. Es wird darum gehen, mit den Ministerpräsidenten auszuloten. Das beschlossene Gesetz befindet sich ja im Bundesrat. Ob im laufenden Verfahren etwa mit Hilfe des Vermittlungsausschusses eine gemeinsame Verschärfung dessen, was jetzt gilt, verhandelt und durchgesetzt werden kann. Einiges, was noch am Tage der Bundestagsdebatte über das neue Waffengesetz am letzten Freitag vor Erfurt keine Mehrheit fand, scheint jetzt mehrheitsfähig. Etwa eine Heraufsetzung des Mindestalters für Waffenbesitz. Innenminister Schily heute Morgen im ZDF. Im Strafrecht sehen wir besondere Regelungen vor zwischen 18 und 21 bei den sogenannten Heranwachsenden. Und deshalb meine ich, in diesem Altersbereich sollten wir auch, was den Besitz von Waffen und den Besitz von Munition angeht, doch noch einmal darüber nachdenken, ob wir den nicht besonders regeln. Der bayerische Innenminister Beckstein versicherte zudem im Deutschlandfunk auch an einem anderen Punkt deutlich mehr Verhandlungsbereitschaft als noch in der Debatte um eine Verschärfung des Waffengesetzes vor Erfurt. Da wird man sicher noch überprüfen müssen, ob man nicht beispielsweise dem Verein gebietet, die Waffen dann selber zu haben und nicht an dem jungen Menschen selber sozusagen es zu ermöglichen, Waffen zu haben. Das Heraufsetzen der Altersgrenze für den Erwerb einer Schusswaffe wurde auch von Polizeifunktionären und den Grünen begrüßt. Punkt 2 der Diskussion, gewaltverherrlichende Videos. Das Thema will Bundeskanzler Schröder ebenfalls bei seinem Treffen mit den Ministerpräsidenten zur Sprache bringen, respektive deren Verbot und wie ein solches zu überwachen wäre, ist nämlich Ländersache. Aber das, was das Fernsehen gerade auch am helllichten Tage, wenn Kinder mit großer Wahrscheinlichkeit zum Publikum zählen, teilweise zeigt, auch das müsse von den Verantwortlichen überdacht werden. Notfalls müsse man dem Überdenken gesetzlich nachhelfen. Ich werde mit den Intendanten der öffentlich-rechtlichen Sender, aber was mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger ist, mit den Leitern der privaten Sender zu reden haben. Und vielleicht findet sich hier auch die Möglichkeit im Rahmen dessen, was man Selbstkontrolle nennt, weiterzukommen. Wenn das nicht funktioniert, wird nach Wegen gesucht werden müssen, um dieses Problem dann gesetzlich zu regeln. Auch der bayerische Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Stoiber wiederholte heute seine Forderung nach höherer Intoleranz gegenüber Gewaltdarstellungen und Gewaltakzeptanz. Wenn man diese Diskussion aufmacht, kann man sie nicht auf Fernsehprogramme und Videos begrenzen. Das ist nicht nur Schröder klar. Es geht auch um Computerspiele. Ein vielleicht noch größeres Problem, gab Schröder zu bedenken, sei aber eigentlich das Internet. Fast alles, was es an Schmutz und Schund auf diesem Gebiet gibt, lässt sich leider problemlos im Internet besorgen. Hier wird man einmal die Schwierigkeiten, die es im internationalen Bereich gibt, mit denen wir ja schon sehr lange zu tun haben, wie Sie wissen, überwinden müssen. Zum anderen aber auch mit den Providern zu sprechen haben, ob es dort nicht Möglichkeiten gibt, anzusetzen. Er, Schröder, wünsche sich nach Erfurt jetzt eine gesamtgesellschaftliche Debatte. Es müsse über alle die Aspekte diskutiert werden, die dem besseren Schutz von Jugendlichen vor Gewalt dienen könnten. Und in Anspielung auf den Vorwurf von Beckstein, der Bundesregierung Untätigkeit beim Verbot von Gewaltvideos vorgeworfen hatte, möglichst nicht von Parteipolitik dominiert. Aus Berlin war das ein Beitrag von Annette Riedel. Und zur Debatte gibt's auch einen Kommentar hier im Deutschlandfunk, dann nach den 19 Uhr Nachrichten. Wir bleiben zunächst noch beim Thema. Erst heute ist es nämlich bekannt geworden. An einem Gymnasium im niedersächsischen Varel sind die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden. Ein Schüler hatte in einem anonymen Brief mit einem Selbstmordattentat gedroht. Und es handelt sich bei dem Verfasser des Briefes nicht um einen Trittbrettfahrer, wie Werner Nording zu berichten weiß. Unter striktem Polizeischutz sind die Abiturprüfungen heute im Lothar-Meyer-Gymnasium im friesischen Varel ohne Zwischenfälle verlaufen. Bereits am Donnerstag, also einen Tag vor dem Amoklauf in Erfurt, war das anonyme Schreiben eingegangen, in dem ein Unbekannter in Varel einen Amoklauf androhte. Alle werden büßen, heißt es in dem Brief an den stellvertretenden Direktor des Gymnasiums, aus dem der Vizepräsident der Bezirksregierung Weser-Ems, Dieter Boll, heute bei einer Pressekonferenz in Oldenburg zitierte. Ich möchte Sie mal darauf hinweisen, dass die Bedingungen an unserer Schule wirklich unmöglich sind. Ich gehe schon seit Jahren auf das Lothar-Meyer-Gymnasium und von Tag zu Tag nimmt meine Wut immer größere Dimensionen an. Ich kann diese Wut nicht länger kontrollieren. Aus diesem Grund habe ich folgenden Entschluss gefasst. Ich werde meinem Leben ein Ende setzen. Doch das Lothar-Meyer-Gymnasium wird seinen Teil der Schuld abbüßen müssen. Ich werde nicht alleine gehen, sondern viele unschuldige Schülerinnen und Schüler mit in den tragischen Tod nehmen. Möglicherweise habe der Verfasser ein religiöses Motiv. Er schreibe diesen Brief, weil mein Gott es mir befahl, heißt es wörtlich. Die Polizei hält das Schreiben keineswegs für einen schlechten Abiturientenscherz. Es könnte von einem Schüler stammen, doch bislang haben die Ermittler noch keinerlei Hinweise. Bereits am Sonntagabend war das Gymnasium ohne verwertbare Ergebnisse durchsucht worden. Am Morgen hatten die Beamten alle Lehrer und Schüler kontrolliert, es wurden aber keine Waffen gefunden. Schon in wenigen Tagen soll er sich wieder frei bewegen dürfen, Palästinenser-Chef Arafat, der seit Monaten in seinem Hauptquartier in Ramallah festsitzt. Diese Zusage machte die israelische Regierung also, was allerdings die Untersuchung über die Geschehnisse im Flüchtlingslager Jenin angeht. Tja, gestern Abend noch hatte Außenminister Peres erklärt, Israel habe nichts zu verbergen. Trotzdem sträubt sich die Regierung weiterhin gegen die Einreise der UNO-Kommission. Hans-Joachim Wiese über einen weiteren Tag im Nahostkonflikt, der mit einem Vorstoß der israelischen Armee in Hebron begann. Auf der einen Seite ein Hoffnungsschimmer, auf der anderen erneute militärische Eskalation. So stellt sich die heutige Lage in Israel dar. In den frühen Morgenstunden rückten israelische Panzer nach Hebron ein, die einzige Westbankstadt außer Jericho, die von der sogenannten Operation Schutzschild verschont geblieben war. Bei der Offensive kamen nach palästinensischen Angaben mindestens 9 Menschen ums Leben. Sie ist Vergeltung für den Überfall auf die jüdische Siedlung Adora, ganz in der Nähe von Hebron, bei dem palästinensische Extremisten vorgestern früh 4 Israelis erschossen hatten, darunter ein 5 Jahre altes Mädchen. Bei der Aktion in Hebron sollen mehrere Palästinenser verhaftet worden sein, unter ihnen ein führendes Mitglied der radikal-islamischen Hamas, die an dem Überfall auf Adora beteiligt war. Unterdessen hat der israelische Verteidigungsminister Ben Eliezer den Abzug der Armee aus ganz Ramallah binnen weniger Tage angekündigt. Heute allerdings haben seine Soldaten zunächst einmal den Wagenpark von Palästinenserpräsident Arafat in dessen belagerten Hauptquartier zerstört, darunter Arafats gepanzerte Dienstlimousine. Nach stundenlanger erbitterter Diskussion und massivem amerikanischen Druck hatte das Kabinett von Ministerpräsident Sharon gestern der Aufhebung der Belagerung Arafats zugestimmt. Vorausgesetzt, die Mörder des israelischen Tourismusministers Rechavam Ze'evi sowie der Hintermann der sogenannten Karin A. Waffenschmuggelaffäre werden in einem palästinensischen Gefängnis von amerikanischen bzw. britischen Sicherheitskräften bewacht. Und obwohl schon heute vorbereitende Gespräche beginnen sollen, gibt sich der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat skeptisch. Wir werden uns mit den britischen und amerikanischen Experten treffen, um alle Modalitäten zu klären. Ein Abkommen ist ein Abkommen. und Präsident Arafat hat es akzeptiert. Wir wollen es so bald wie möglich erfüllen. Aber immer wenn wir eine Tür öffnen, schlägt Sharon unglücklicherweise 5 vor unserer Nase zu. Es heißt, der Ramallah-Kompromiss könne auch als Modell für eine friedliche Lösung der Belagerung der Geburtskirche in Bethlehem dienen, wo ein israelischer Scharfschütze heute einen Palästinenser erschossen hat. Noch keine Einigung gibt es im Streit um die UN-Kommission, die die Vorgänge in dem palästinensischen Flüchtlingslager Jenin untersuchen soll. Die Palästinenser werfen der israelischen Armee vor, dort ein Massaker angerichtet zu haben, was Israel kategorisch zurückweist. Die Entsendung der Kommission ist jetzt um weitere 24 Stunden verschoben worden, nachdem die israelische Regierung ihre Zustimmung zum wiederholten Male verweigert hatte. Zur Begründung sagte der israelische Regierungssprecher Mark Sofer heute: Wir haben herausgefunden, dass es sich nicht länger um eine Findungskommission handeln würde, wie wir sie verstanden haben, sondern vielmehr um eine Untersuchungskommission. Zunächst hatte die israelische Regierung Vorbehalte gegen die Kommissionsmitglieder geltend gemacht, dann gegen ihr Mandat. Sie sollten lediglich die Fakten vor Ort sammeln, aber keine Rückschlüsse ziehen oder Vorschläge machen, hieß es. Jetzt, so berichtet die Zeitung Haaretz, bestehe Israel darauf, die Augenzeugen, mit denen die Kommissionsmitglieder reden dürfen, selbst zu bestimmen. Außerdem müssten diese Zeugen Immunität genießen. Damit solle die Gefahr gebannt werden, dass israelische Soldaten eventuell vor ein Kriegsverbrechertribunal kämen. Schließlich solle der Kommissionsbericht vor einer Veröffentlichung zunächst Israel und den Palästinensern zur Stellungnahme vorgelegt werden. Gewalt ist wieder ein erstrangiges Thema unserer modernen Zivilgesellschaft geworden. Sie war gewiss schon immer da, war aber geächtet. Die audiovisuellen Medien haben sie insofern salonfähig gemacht, als sie massenhaft als Medienkonsumartikel angeboten wird, wie Rührszenen oder ein Quiz. Sie gehört zum Warenkorb der Medienbranche. Und die Nachfrage ist auch da. Schon vor Jahren konnte die Leiterin der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften feststellen, gewaltverherrlichende Videospiele haben längst die Kinderzimmer erobert. Die Medienlobby dürfte hierzulande ähnlich stark sein wie die Waffenlobby in Amerika und es steht zu befürchten, dass in ein paar Wochen das Drama von Erfurt nur noch eine Fußnote der Geschichte ist. Heute steht die Stadt und viele mit ihr noch unter Schock über den Tag 3 nach dem Massaker, berichtet Ulrike Greim. Am Vormittag um 11.05 Uhr standen die Räder still. Die Straßenbahnen hielten an, Menschen blieben stehen, senkten die Köpfe. Schweigeminute für die Opfer der Katastrophe. Trauer liegt über der ganzen Stadt. Viele Menschen sind unterwegs, am Gutenberg-Gymnasium, im Dom und vor dem Rathaus. Sie legen Blumen nieder, zünden Kerzen an. Am ersten Schultag nach der Katastrophe war an Schulalltag nicht zu denken. Lehrer und Schüler trafen sich zum Reden. Am Nachmittag dann die erste öffentliche Kundgebung, improvisiert von Schülern auf einer kleinen Bühne mit Mikro und Lautsprechern, damit alle auf dem Domplatz es hören können. Schelte für den Kultusminister gab es, von dem sich die Jugendlichen nicht gehört und gesehen fühlen. Und Dank an die Lehrer. Es gab heute eine ganze Menge Lehrer, die sich vor ihre Klassen tränenüberströmt gestellt haben, weil auch sie Freunde verloren haben. Und diese Lehrer haben versucht, uns zu helfen, haben uns das Gespräch angeboten. Und all diese Lehrer, die heute versucht haben, uns zu helfen, obwohl sie selber kaum mehr wussten, wo sie hin sollten mit ihrer ganzen Trauer und ihren Tränen, die heute mit uns in die Gottesdienste vors Gutenberg-Gymnasium oder sogar hierher gegangen sind, auch denen müssen wir danken, auch das sind Helden. Und dann war es, als wäre der Damm gebrochen, das Schweigen aufgehoben. Schüler sprachen über ihre Angst vor der Leistungsgesellschaft, eine Lehrerin über ihre Ohnmacht. Alle zusammen über die Medienvertreter, die ja in Scharen Erfurt bevölkern. Ich finde es von den Medien total unverantwortlich, dass die Schüler teilweise zu Hause besucht werden und interviewt werden. Es ist eine Unverschämtheit von den Medien. Das kann nicht sein. Es war der erste Versuch, sich zu wehren, Grenzen zu definieren. Und der Versuch, mit Ohnmacht und Trauer umzugehen. Ein schwerer Tag für alle Beteiligten. Ulrike Greim aus Erfurt. Wie geht es weiter nach Erfurt jetzt in Deutschland? In einem Punkt sind sich alle einig, das Waffenrecht muss nun verschärft werden. Das sah am Freitag noch ganz anders aus. Auch die Mediendebatte ist wieder in Brand. Das politische Berlin hat ein neues Thema. Von dort Annette Riedl. Auf zwei Bereiche konzentrierte sich am heutigen Tag die inhaltliche Diskussion über die Konsequenzen. Punkt 1, eine Verschärfung des gerade verschärften Waffengesetzes. Bundeskanzler Schröder will in der nächsten Woche mit den Ministerpräsidenten darüber reden. Es wird darum gehen, mit den Ministerpräsidenten auszuloten. Das beschlossene Gesetz befindet sich ja im Bundesrat, ob im laufenden Verfahren etwa mit Hilfe des Vermittlungsausschusses eine gemeinsame Verschärfung dessen

Er schreibe diesen Brief, weil mein Gott es mir befahl, heißt es wörtlich. Die Polizei hält das Schreiben keineswegs für einen schlechten Abiturientenscherz. Es könnte von einem Schüler stammen, doch bislang haben die Ermittler noch keinerlei Hinweise. Bereits am Sonntagabend war das Gymnasium ohne verwertbare Ergebnisse durchsucht worden. Am Morgen hatten die Beamten alle Lehrer und Schüler kontrolliert, es wurden aber keine Waffen gefunden. Soweit die Berichte zum Drama von Erfurt. Die Erschütterung hat die Politik erreicht und damit auch den Wahlkampf. Es geht um die zwei Ursachenstränge, die auch die Wissenschaft längst ausgemacht hat. Waffenbesitz und Gewalt in den Medien werden sie zum Wahlkampfthema. Und dazu begrüße ich am Telefon den Berliner Politologen Richard Stöss. Guten Abend, Herr Stöss. Guten Abend. Herr Stöss, die Emotionen schlagen hoch. Die SPD wirft der Union vor, aus der Tragödie Wahlkampfmunition zu beziehen. Eignen sich solch dramatischen Ereignisse für den Wahlkampf? Kommt das bei dem Wähler an? Also ich glaube erstmal, dass das sozusagen eine Kontroverse zwischen Herrn Beckstein, dem bayerischen Innenminister, und dem Bundesinnenminister Otto Schily ist, die beide ja um das Thema innere Sicherheit auch im Wahlkampf streiten werden, wer da nun von beiden der kompetenteste ist, zumal Herr Beckstein auch als möglicherweise als Bundesinnenminister von Herrn Stoiber vorgesehen ist. Ich glaube nicht, dass das bei der Wählerschaft ankommt. Ich glaube, die Wähler erwarten schon, dass die Politik in Lösungen vorlegt, wie man mit derartigen Problemen umgehen kann. Polemik nutzt da nichts. Mhm. Medien werden gern angeklagt. In der Tat haben die Gewaltszenen in den Medien nachweislich zugenommen. Ist denn denkbar, dass die Politik sich mit den Medienmächtigen, also die zweite Gewalt mit der sogenannten vierten Gewalt, über eine Eindämmung solcher Szenen einigt? Also ich könnte mir das vorstellen, dass man sogar auf dem Wege der Vereinbarung dazu kommt, dass allzu brutale Gewaltdarstellungen im Fernsehen nicht mehr gezeigt werden. Nun muss man allerdings sehen, dass es oft ja gar nicht das Fernsehen ist, die diese Gewalt Dinge ausstrahlt, sondern das sind ja oft auch Videospiele, das sind Computerspiele, mit denen man ja andere Leute erschießen kann, umlegen kann und so. Und da sind jetzt ja weniger die Medien, sondern sind die Produzenten derartiger Produkte gefragt. Und da glaube ich, das wird man auch nur durch rechtliche Schritte eindämmen können, wenn es denn überhaupt zu den wichtigen Ursachen dieses Erfurter Vorfalls zählt. Was würden Sie denn als die wirklichen Ursachen dieses Vorfalls nennen? Ja, ich glaube, dass natürlich spielt Gewaltverherrlichung in den Medien auch in diesem Zusammenhang keine Rolle. Aber ich würde das Problem schon grundsätzlicher angehen wollen. Frau Schipanski, wenn ich da mal unterbrechen darf, hat eine Wertedebatte gefordert in diesem Zusammenhang. Ja, aber das scheint mir schon in die richtige Richtung zu gehen. Also wir müssen natürlich uns anschauen, in welchem Zustand unsere Gesellschaft, die man ja oft auch eine Ellenbogengesellschaft nennt, in welchem Zustand sich diese Gesellschaft befindet. Wir müssen sehen, dass wir ja überall im menschlichen, im zwischenmenschlichen Leben zunehmend Gewalt haben. Fangen wir an im Straßenverkehr, denken wir an die Schulen, wo es ja nicht nur immer damit geht, dass mit Pistolen geschossen wird und so, aber Schmetterlingsmesser gehört da ja zur Standardausrüstung jedes Schülers. Wir kennen die Gewalt gegen Fremde, gegen Ausländer. Ich glaube, dass die Gewalt in unserer Gesellschaft insgesamt zugenommen hat. Dass man eigentlich da ansetzen muss, diese Desintegrationstendenzen, diesen Desintegrationstendenzen zu begegnen und mehr, ja, beispielsweise soziales Lernen auch in der Schule zu vermitteln. Reicht es denn sozusagen offiziell, Gewalt zu ächten? Nein, ich denke, das ist nur ein formaler, ein äußerlicher Akt. Es geht eigentlich darum, dass junge Leute in die Lage versetzt werden, mit ihren Problemen fertig zu werden. Also offenbar hatte dieser Schüler ja Schulprobleme und hat diese Schulprobleme auf seine Lehrer abgewälzt. Die waren angeblich dafür zuständig. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass junge Leute nicht mehr in der Lage sind, mit ihren eigenen Problemen vernünftig umzugehen. Und das würde ich einsortieren halt in den größeren Bereich des sozialen Verhaltens. Wie geht man mit Konflikten um? Wie geht man mit Problemen um? Das muss gelernt werden. Aber das setzt doch voraus, dass man in der Tat auch schon ein Koordinatensystem an Werten hat, um sozusagen diese Konflikte einzuordnen. Völlig richtig. Also derartige Kompetenzen, auch derartige Werte sind ja früher in den klassischen, wie wir das in den Sozialwissenschaften nennen, Sozialisationsagenturen, also Schule, Familie, Kindergarten, gelernt werden. Und da gibt es heute halt große Defizite. Die Familie ist eigentlich nicht mehr die durchgängige Instanz, die derartige Werte, die auch derartige Verhaltensweisen vermittelt. Die Kindergärten, die Schulen sind es auch nicht mehr oder nur partiell. Die sind teilweise auch im Augenblick damit überfordert. Und man muss sehen, dass unser Bildungsideal ja eher Fachwissen ist. Die Menschen sollen fit gemacht werden für den Weltmarkt. Aber soziale Kompetenzen, soziales Lernen spielt in der Schule eigentlich eine nachrangige Rolle. Und ich denke, da muss man ansetzen. Also man kann ruhig mal auf ein paar Stunden, ich weiß nicht was, Latein oder Mathematik verzichten und dafür den Umgang mit Konflikten, die Bewältigung von eigenen Problemen lernen. Dieses Humanvermögen, das Sie jetzt ansprechen, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit, Konfliktlösungskompetenz, das lernt man doch auch zuerst in der Familie. Kann man denn sagen, dass die Vernachlässigung der Familie durch die Politik auch eine Ursache solcher Situationen ist? Also es wäre natürlich optimal, wenn die gegenwärtig ja zu beobachtende Tendenz bei allen Parteien, die Familien zu stärken, wenn das weiter fortgeführt wird. Aber es sind nicht nur finanzielle Probleme, die da eine Rolle spielen, sondern auch wir wissen, dass ja innerhalb der Familie können ja die Mitglieder einer Familie nebeneinander herleben, auch wenn sie finanziell besser ausgestattet sind. Also Familie, Eltern müssen auch wieder dazu da sein, ihren Kindern bei der Bewältigung von Problemen zu helfen. Sie müssen ihnen eben auch ja Normen, auch Werte vermitteln. Das ist ganz wichtig. Ob das nur eine finanzielle Frage ist oder ob das sozusagen nicht eine Frage auch sozusagen der Rolle, der Funktion, des Selbstverständnisses der Familie ist, das muss man jedenfalls mal diskutieren. Also ich denke jedenfalls, finanzielle Besserstellung der Familien reicht nicht aus. Herr Stöss, hier kommen wir ja auch zu der Unterscheidungsfähigkeit zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch. Und es gibt ja Institutionen in dieser Republik und nicht nur in Deutschland, die sozusagen von Amts wegen zuständig sind, nämlich die Kirchen. Müsste man von den Kirchen nicht auch eine stärkere Rolle in dieser Debatte verlangen? Sie haben völlig recht. Auch die Kirchen haben früher zu den wichtigen Agenturen gezählt, die für die Vermittlung von Normen und Werten zuständig waren. Nun wissen wir, dass die Bedeutung der Kirchen eigentlich immer mehr nachlässt. Wenn überhaupt, sind es noch soziale Einrichtungen. Aber junge Leute oder für junge Leute sind die Kirchen nicht mehr sonderlich attraktiv. Wie man dieses Problem lösen kann, kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen. Jedenfalls ist auch der Bedeutungsverlust der Kirche sicherlich eine Ursache dafür, dass wir diese zunehmenden Desintegrationstendenzen in der Gesellschaft haben. Was würden Sie denn als das Wichtigste dieser Grundwertedebatte, die ja nun anfangen sollte, wenn ich Sie recht verstehe, bezeichnen? Ich würde mir wünschen, wenn jetzt im Bundestagswahlkampf genau derartige Fragen diskutiert werden, wenn die Parteien auch Lösungsvorschläge vorlegen, wie kann man diese Situation beispielsweise durch die Verstärkung von Ganztagsschulen, durch eine bessere Betreuung von Jugendlichen in Kindergärten, auch in solchen Ganztagsschulen, da muss ja auch eine gute Betreuung da sein, diese Debatte geht, wie können wir mit der Gewalt in Medien umgehen, und wenn das eine sachliche Debatte wird um die besten Lösungsvorschläge, nicht um Polemik, wer jetzt schuld ist oder wer da am meisten versagt hat. Ich denke, dazu ist ein Wahlkampf gut geeignet, weil die Parteien ja auch immer in Wahlkämpfen gezogen werden, können jedenfalls Lösungsvorschläge und Konzepte vorzulegen. Das war Richard Stöss, Politikwissenschaftler in Wien, und wir setzen die Diskussion fort mit Professor Gerd Lehmkuhl, Direktor des Instituts für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Köln. Zunächst mal guten Abend. Guten Abend. Herr Lehmkuhl, zwei Stichworte bestimmen die Debatte, sofern es um das Verhalten der Jugendlichen geht. Einmal die Wahrnehmung der Wirklichkeit bzw. ihre Verzerrung durch die Medien. Und zum anderen die emotionale Stabilität von Jugendlichen, die, wie wir eben gehört haben, weitgehend ohne Werteorientierung leben müssen. Zum ersten Stichwort: Würde es denn helfen, wenn die Kinder und Jugendlichen weniger Gewalt in den Medien sehen, sei es am Fernseher, sei es vor dem Computer? Ich denke schon. Es gibt auch ganz gute Arbeiten dazu, die zeigen, dass Gewaltdarstellungen die Hemmschwelle senken und dass es einen gewissen Modellcharakter hat, selbst gewalttätig zu werden. Vor allem dann, wenn die Täter, die man sieht, einem ähnlich sind vom Alter, vom Geschlecht, von der sozialen Umgebung her. 3 von 4 Fernsehkonsumenten meinen heute, es werde zu viel Gewalt gezeigt, und sicher wäre eine Erziehung zur Medienaskese oder wenigstens Mediendiät angebracht. Aber wo sollen die Kinder das lernen? Zu Hause, im Kindergarten, in der Schule? Wichtig wäre, dass wenn Sie solche Gewaltszenen sehen, im Fernsehen, in den Nachrichten zum Beispiel, dass Sie möglichst die Chance haben, das mit Ihren Eltern zu besprechen. Dass also Erwachsene ein Stück Korrektiv darstellen können und über den Austausch mit ihren Kindern in der Lage sind, diese Gewaltszenen auch zu relativieren und auch vielleicht zu hinterfragen. Also an sich bräuchte man den Austausch in der Erziehung, in der Betreuung der Kinder mit gemeinsamen Diskussionen über Gewalt, sowohl in der Familie als auch in der Schule. Wie wichtig ist denn das Vorbild der Eltern ganz allgemein oder auch die Konfliktfähigkeit, den Kindern mal das Fernsehen und bestimmte Computerspiele zu verbieten? Das spielt sicher eine sehr große Rolle. Das heißt, wenn Eltern ihre Erziehungsaufgaben ernst nehmen und auch da ein Modellverhalten zeigen wollen, dann sollten sie auch dieses Konfliktfeld mit ihren Kindern durchkämpfen und auch zum Beispiel Gewaltvideos oder auch Gewaltfilme eben verbieten oder zumindest mit ihnen so darüber sprechen, dass sie in der Lage sind, auch das entsprechend richtig zu verarbeiten und nicht nur zu verherrlichen. Damit sind wir beim zweiten Stichwort der Erziehung oder auch der emotionalen Stabilität. Pestalozzi hat einmal sein pädagogisches Wissen in 3 Z zusammengefasst, habe ich gelesen. Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit. Woran fehlt es in Deutschland? Ich glaube, man kann diese Frage so global natürlich auch nicht beantworten. Aber es geht sicherlich Kindern besser, wenn sie einen Rahmen haben, der sie emotional umfängt, wo sie also auch Zuwendung erfahren, wo sie sicherlich auch Diskussionen haben können über Konflikte, über Themen, die ihnen schwerfallen. Das heißt, wo eine Vertrauensebene vorliegt. Das heißt, wenn ich einmal in Schwierigkeiten hineingerate, es dann nicht verschweigen muss, es offen aussprechen kann und eben auch dann Hilfe bekommen kann. Ich glaube, das ist entscheidend, diese Fähigkeit, Konflikte und Schwierigkeiten zu besprechen, damit offen umzugehen und sie nicht verstecken zu müssen, um irgendwelchen ja auch fantastischen Erwartungen dann nachzukommen, die man vielleicht besser im Vorfeld relativieren müsste. Aber damit, Herr Professor, kommen wir eigentlich zu einem Tabuthema von heute, nämlich der Präsenz zu Hause, also der Präsenz von Eltern, um Zeit für ihre Kinder aufzubringen, statt sie in Betreuungsanstalten zu bringen. Auch in der Politik gehört die Ganztagsbetreuung zum Nonplusultra der Familienpolitiker mittlerweile aller Parteien. Muss hier eine Wende stattfinden? Liegt hier eine Ursache der emotionalen Instabilität von Jugendlichen, dass eben zu Hause niemand ist? Man könnte das so sehen, obwohl es auch hier gefährlich ist, also an einfache Lösungen zu glauben. Ich denke, wenn Eltern, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind, präsent sind, wenn sie wirklich sich also auch um die Erziehung kümmern, das muss nicht Ganztag sein, aber sie müssen zumindest in der Lage sein, auf Schwierigkeiten einzugehen, dann wird es vielleicht vielen Kindern eher gelingen, ihre Schwierigkeiten offen anzugehen. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, dass manchmal diese Bereitschaft auf Seiten der Eltern fehlt, weil sie eben selber überfordert sind und viele eigene Schwierigkeiten haben und nicht in der Lage sind, auf solche Themen einzugehen, dann fällt es eben wirklich schwer, eine offene und auch eine hilfreiche Diskussion in Gang zu bringen. Die brauchen wir ganz sicherlich. Hier und da wird auch ein Unterschied gemacht zwischen Betreuung und Erziehung. Betreuung sei satt, sauber beschäftigt, Erziehung dagegen die Vermittlung von Humanvermögen. Wird in Deutschland zu wenig erzogen und zwar nicht im Sinne von dressiert, sondern mit Liebe, also mit Zuwendung und Verständnis? Kann man sich ja nicht so ganz allgemein auf Deutschland beziehen, aber vielleicht haben Sie doch Anhaltspunkte. Ich würde die Frage vielleicht noch ein bisschen wenden und würde sagen, naja, haben wir in der Erziehung und haben die Eltern ausreichend klare Wertvorstellungen? Und dass Eltern Erwartungen haben dürfen, auch Normen haben dürfen, die nicht nur bezogen auf Leistungen sind, sondern auch Sozialverhalten, auf bestimmte emotionale Bereiche. Ich glaube, das sollte man nochmal vielleicht in der Diskussion öffentlich verstärkt aufgreifen. Es geht nicht nur darum, dass Kinder ihre Schule schaffen, dass sie beruflich erfolgreich sind. Es muss auch noch andere Werte geben dürfen, die auch besprochen werden in verschiedenen sozialen Kontexten wie Familie und Schule. Im Klartext, der emotionale Bereich kommt zu kurz? Zumindest sollte er vielleicht mehr noch in den Fokus gerückt werden, dass man also solche Themen ernst nimmt und vielleicht auch wirklich inhaltlich mit Kindern und Jugendlichen diskutiert und sich nicht nur auf bestimmte Freizeitaktivitäten und Normen wie Schule zum Beispiel begrenzt, sondern darüber hinaus noch emotionale Angebote macht. Das heißt mehr Zärtlichkeit, auch ganz konkret. Mehr Beziehung. Das war Professor Gerd Lehmkuhl, Dekan der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universität Köln. Besten Dank für das Gespräch. Sie hören den Deutschlandfunk jetzt mit Kurzberichten.